Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen bei Hass und Stille. Eine Reise durch Drama und Lyrik des Crank. Da Sie sich dies anhören, darf ich annehmen, dass Sie den Crank als eine Musikrichtung kennen, die Schmerz verursacht. Des Weiteren darf ich annehmen, dass Ihnen bewusst ist, dass diese Aussage nicht nur im übertragenen Sinne ihre Richtigkeit hat. Was viele nicht wissen, der Crank hat auch ein überaus reiches Repertoire an nicht-musikalischen Schätzen. Schätze unserer Kultur, aufgrund derer man den Crank zu Recht als Leitkultur bezeichnen darf. Als Leitkultur mit auszubildenden Status. Hass und Stille möchte Sie nun begleiten auf Ihrer Reise durch die außermusikalische Welt des Crank.